Der ständige Vertreter der südkoreanischen Organisation Volkssolidarität vom 15. Juni und dem 4. Oktober begrüßte am 14. Juli in einem Gespräch in Seoul den Vorschlag des Nordens zur Veranstaltung des großen gesamtnationalen Einheitstreffens und forderte die verantwortlichen Parteien, Organisationen und einzelnen Persönlichkeiten des Südens dazu auf, für die Gründung des südlichen Vorbereitungskomitees für die gemeinsame Konferenz aktiv einzutreten.